Herzlich willkommen zu Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Omega Tau ist zu Hause unter omegataupodcast.net. Dort finden sich auch alle anderen Episoden und diverse Wege, uns zu erreichen. Hallihallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Omega Tau. Bevor wir uns mit dem heutigen Thema beschäftigen, nämlich dem Risikomanagement in Banken, möchte ich noch auf drei andere Themen hinweisen. Erstens, Nora und ich haben uns entschieden, mal wieder ein Hörertreffen zu machen. Und zwar am 21. Februar, das ist ein Freitag, um 19 Uhr, auch wieder in Stuttgart. Wer Lust hat zu kommen, möge uns bis zum 14., 15. Februar eine Mail schreiben an feedback@omegataupodcast.net. Dann können wir gucken, dass wir eine entsprechende zentral gelegene Location mit genug Platz finden. Das werden jetzt keine Tonnen von Leute sein, aber einen Tisch werden wir wahrscheinlich trotzdem reservieren. Und die uns da eine E-Mail schreiben, um sich zu melden, denen sagen wir dann auch Bescheid, wo wir uns treffen oder wir veröffentlichen es auf der Website oder irgendwas. Das kriegen wir dann schon hin. Also wer Lust hat, 21.02. Freitag, 19 Uhr in Stuttgart, in der Innenstadt, bitte Mail an feedback@omegataupodcast.net. Wir werden übrigens auch in nicht allzu ferner Zukunft mal virtuelle Hörertreffen machen. Das probieren wir mal aus über Google Plus Hangouts, dann kann man sich vielleicht auch mal irgendwie treffen mit den Leuten, die nicht in der Stuttgarter Gegend sind. Dann muss sich halt dann jeder sein eigenes Bier oder seinen eigenen Tee einschenken. Müssen wir mal ausprobieren, ob das funktioniert. Dazu melden wir uns noch. Dann wollte ich noch mal kurz hinweisen auf den Methodisch Inkorrekt Podcast und zwar aus folgendem Grund. Wir hatten ja im Rahmen der Space Shuttle Episode auf den Social-Media-Kanälen so ein bisschen diskutiert, wie sich das alles so verhält mit den Energien, wenn zwei Körper kollidieren und ob die Docking-Vorgänge im Weltraum deshalb so vorsichtig gehen müssen, weil die Geschwindigkeiten so hoch sind. Und ich hatte da Unsinn erzählt. Und jedenfalls haben wir da die beiden bei Methodisch Inkorrekt gefragt. Wir haben denen quasi da eine entsprechende Frage audiomäßig geschickt und die haben die dann in Episode 15 ihres Podcasts beantwortet und zwar sehr, sehr ausführlich. Also wen das genauer interessiert, wie das alles so funktioniert mit den Energien und Impulserhaltung, was sich als wichtig herausgestellt hat, und das war das, was ich vergessen habe, der möge da in die Episode 15 von Methodisch Inkorrekt reinhören. Lohnt sich ansonsten generell auch den Podcast anzuhören. Also darf durchaus auch so ein bisschen als eine Empfehlung hier verstanden werden. Wo wir schon bei Empfehlungen sind, wollte ich noch kurz den Bahncast erwähnen. Wer sich für Themen rund um die Eisenbahn interessiert, und da hatten wir auch schon die ein oder andere Episode, drei waren es glaube ich, und wer da sozusagen genauer reinhören möchte, Bahncast, leicht zu googeln, lohnt sich. Die Episoden reden halt immer mit verschiedenen, also Lokführer, Fahrdienstleiter, Zugbegleiter. Und wenn ihr da die Episode zu Zugbeeinflussung euch anhört, PZB und LZB, dann werdet ihr da auch eine altbekannte Stimme erkennen. Oliver Lemke hat über dieses Thema auch schon bei uns erzählt. Kleine Welt, zumindest im Bahnbereich. Gut, so viel zu den Vorankündigungen. Nochmal die Hörertreffen, 21.02. 19 Uhr Stuttgart, nicht vergessen, Mail an uns. Ansonsten wollen wir uns jetzt mal langsam dem Thema der heutigen Episode nähern. Ich habe mich mit Johannes Werns unterhalten, der hat ein Buch geschrieben namens Bankensteuerung und Risikomanagement. Da geht es ganz offensichtlich um Risikomanagement im Bankenwesen. Er arbeitet in diesem Bereich logischerweise. Wir waren auch gemeinsam auf der Schule, so hat sich der Kontakt ergeben. Und wir reden in dieser Episode eben über dieses Thema so als Fortsetzung unserer Finanzthematik. Wir hatten ja schon mal was zum Thema Staatsfinanzen und hatten eine Episode zu Banken generell, um das einfach weiterzubringen. Und da wird es sicherlich auch noch in der Zukunft Episoden zu diesem Thema geben. Gut, so viel zum Vorgeplänkel. Wie immer geht es damit los, dass sich Johannes vorstellt. Johannes Werns. Ich war lange Zeit Berater für Banken, Versicherungen. Mittlerweile arbeite ich bei einer Versicherung, einer großen Versicherung in Zürich, und bin dort im Risikomanagement tätig. Und bin gespannt auf unsere Gespräche. Ja, genau. Genau. Es soll ja auch um Risikomanagement gehen. Vielleicht zwei Dinge noch zu dir. Zum einen hast du ein Buch zu dem Thema geschrieben, das wir auch ganz grob so hier als roten Faden verwenden. Freut mich, ja. Genau. Da wird man auch einen Link dazu platzieren, falls der ein oder andere Banker zuhört, den es also weitergehend interessiert, als was wir jetzt besprechen. Und das andere ist, du hast ja ursprünglich mal Physik studiert. Genau, ja. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auch irgendwas mit Quantenphysik gemacht. Wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, könnte das zutreffen, ja. Wie kommt man von Quantenphysik in die Finanzbranche? Ist da gemeint die Verbindung, die Mathematik oder was? Ja, ich denke, das trifft es ganz gut. Die Mathematik ist sicher ein gemeinsamer Nenner. Okay. Es ist ja so, dass wirklich viele Physiker in allen möglichen Branchen dann hinterher arbeiten. Und ja, ich würde sagen, das trifft es einfach. Die Mathematik ist der gemeinsame Nenner. Mhm. Gut, also wir wollen uns heute unterhalten über Risikomanagement, und zwar Risikomanagement aus Sicht der Banken. Das Ganze ist natürlich aus meiner persönlichen Sicht dadurch getrieben, dass wir ja vor einer Weile mal eine Episode zu Banken allgemein hatten und sich da halt so ein bisschen die Frage gestellt hat, wie Banken ihr Ziel erreichen. Das heißt natürlich einerseits Geld zu verdienen und auf der anderen Seite nicht das Schicksal zu erleiden, was vor 2008 oder wann das jetzt genau war. Was Banken getroffen hat. Ja. Genau. Und das wollen wir heute mal so ein bisschen durchsprechen. Das Ziel von dem Ganzen ist, ja, möglichst viel Geld zu verdienen aus Sicht der Bank, oder? Also ich meine, das geht um Minimierung des Risikos des Kapitaleinsatzes, oder? Wie kann man das zusammenfassen? Ich würde sagen, jedes Unternehmen strebt erstmal an, Gewinne zu machen, Geld zu verdienen. Und ja, jedes Unternehmen schaut, um das Ziel zu erreichen, dass die Risiken, die es dabei eingeht, auch minimiert werden, wie du sagst. Und ja, das ist grob gesagt das Ziel vom Risikomanagement. Und was bei Banken dazu kommt, ist dann auch der ganze regulatorische Rahmen. Banken im Vergleich zu anderen Unternehmen sind sehr stark reglementiert von den Staaten, ausgeführt durch die einzelnen Bankenaufsichten, die dann die Aufsicht ausführen, zum Teil mit den nationalen Banken zusammen. Also in Deutschland, also die Deutsche Bundesbank, wird da eine relativ strikte Aufsicht auch geführt. Warum? Das sind so die Rahmenbedingungen, in denen sich Risikomanagement bewegt. Ja, einerseits eben intern die Risiken im Griff haben, ja, minimieren und auch externe Vorschriften erfüllen. Mhm. Warum? Du sagst, dass der Bankensektor stärker reglementiert ist als wahrscheinlich viele andere Branchen. Warum? Also, wenn ich böse würde ich sagen, vertraut mir den Bankern nicht, dass sie ihre Firma so managen, dass da halt keine Katastrophe passiert, oder woher kommt es? Ja, das kommt daraus, dass man der Meinung ist, dass man volkswirtschaftlich der Meinung ist, dass Banken systemrelevant sind. Mhm, ja, den Begriff kennt man inzwischen. Inzwischen, wahrscheinlich hat er sich so seit der Finanz- und Wirtschaftskrise, seit den 2007er, 2008er Jahren, ja, relativ in den Medien auch festgesetzt und in den Köpfen der Leute. Ja, aber das ist ja durchaus ein volkswirtschaftliches Thema. Banken sollen die Realwirtschaft, die Unternehmen mit Krediten versorgen, auch die Leute, die eine Immobilie kaufen, die sich irgendwas finanzieren. Das hat eine volkswirtschaftliche Relevanz, und insofern ist es nicht wünschenswert, dass Banken bankrott gehen. Sind auch die Einlagen der Sparer betroffen werden, ja, oder wären dann betroffen. Ja. Es ist ein Stück Schutz fürs System, ja, für die Volkswirtschaft als Ganzes, für die Kunden, für die verschiedenen, im Englischen sagt man das immer so, Stakeholder, für die verschiedenen, ja, genau, ja, Interessenhalter, die Kunden, die Sparer, die anderen Banken, die sich untereinander was ausgeliehen haben, der Staat. Der sich auch was leiht bei Banken. Genau. Und das wird einfach als starke Verflechtung wahrgenommen, und so ist die große Meinung der meisten Volkswirte, ist definitiv, dass ein Bankenausfall einen Dominoeffekt nachzieht, ja, der jetzt bei einem anderen Industrieunternehmen jetzt nicht so der Fall wäre. Deswegen hat mir da ein besonderes Auge drauf, hat auch der Staat auf seine Banken ein besonderes Auge und überwacht die auch relativ stark. Mhm. Wir werden dann nachher noch über so ein paar Vorschriften da reden, wenn wir über den konkreten Ansätze reden. Du sagst Risikovermeidung, klar, oder managen. Vermeidung ist vielleicht falsch. Also es geht ja Vermeidung ist, ja genau, wie du sagst, es geht nicht prinzipiell um Vermeidung. Genau. Es geht, dass man es richtig einschätzt, sein Risiko, möglichst gut quantifiziert. Man kann das, wenn man es gut quantifiziert, sein Risiko, wenn man es gut kennt, kann man ja auch was damit machen. Man kann es dann in die Preise reinbringen. Mhm. Risiken werden ja immer auch bepreist und sobald man das gut quantifizieren kann, hat man sie im Griff. Also es geht nicht prinzipiell um Vermeidung, sondern um sie möglichst gut zu kennen. Genau, weil auf der anderen Seite ohne Risiko keine Chance. Ne? Das ist ja so eine allgemeine Absicht. Das ist ja bei Banken genauso. Das ist eigentlich immer so im Leben. Oder fast immer. Ohne Risiko keine Chance. Das trifft es. Ja. Vielleicht noch ein Punkt, den wir jetzt vielleicht noch vorausschicken könnten, bevor wir über die konkreten Risikovermeidung-Management-Strategien reden. Ein Thema, was es da, glaube ich, auch gibt, ist die Frage Konzentration versus Diversifikation. Es gibt ja schon diese zwei Arten von Banken, die Anlagebanken und die Geschäftsbanken, oder da gibt es einen anderen Begriff, nicht Anlagebank. Ja, es gibt verschiedene Investmentbank. Begrifflichkeiten, genau. Man unterscheidet zum Beispiel Investmentbank und Geschäftsbank. Ja. Genau, und die haben ja ganz unterschiedliche Geschäfte. Und die Frage ist eben sozusagen, ob es aus Risikomanagement-Sicht sinnvoller ist, das zu mischen oder nicht. Also sozusagen das ganze Thema, wie breit stelle ich eine Bank auf, damit sie ihre Risiken dadurch streut, dass sie einfach verschiedene Dinge tut. Das gehört auch dazu, denke ich mal. Ist auch ein Thema, ja. Wobei das weniger jetzt mit dem Quantifizieren und konkreten Charakterisieren von Risiken zu tun hat, über das wir heute reden würden. Sei das richtig? Also das ist mehr so eine strategische Grundentscheidung. Ja, also die Bank entscheidet erstmal strategisch, wie sie sich aufstellt, jede Bank. Da gibt es wirklich die verschiedensten Modellen. Es gibt ein Beispiel, was sehen wir? Autobanken sehen wir. Ist in Deutschland großes Thema. In Deutschland gibt es die ganzen Autoproduzenten, die eigentlich fast alle haben auch eine zugehörige Bank, um ihren Absatz auch zu finanzieren, um den Kunden da auch Kredite zur Verfügung zu stellen. Das ist ein sehr fokussiertes Geschäftsmodell von den Autobanken. Da geht es eben konkret um die Absatzfinanzierung von den Autos. Dann gibt es den ganzen Immobilienbereich, Bausparkassen in jeder Facette. Ist auch volkswirtschaftlich ein ganz interessantes, relevantes Thema. Die Leute sollen ihr Wohneigentum haben und das muss ja auch irgendwie finanziert werden. Ja. Also die ganzen Banken, die Immobilienfinanzierung machen. Und ja, dann gibt es die Investmentbanken, die in dem ganzen Aktien-, Derivatgeschäft tätig sind. Also, und dann gibt es eben Mischbanken, die in allen möglichen Bereichen tätig sind. Also, das gibt es ja wirklich in allen Facetten. Ja, und wahrscheinlich ist die Herangehensweise an das Risikomanagement da tatsächlich anders, weil auf der einen Seite kann man sagen, zum Beispiel eine Autobank, die kennt möglicherweise die Branche, in der sie unterwegs ist, deutlich besser als eine Bank, die alles macht. Auf der anderen Seite, wenn der Automobilmarkt zusammenbricht, warum auch immer, dann haben die natürlich ein besonderes Problem. Also das ist natürlich aus Risikosicht vielleicht schlechter, kann ich mir vorstellen, oder? Also es ist sicher so, dass man muss einfach für alles Geschäft, was man macht, sollte man die Risiken kennen und quantifizieren können. Je fokussierter man ist, desto fokussierter auch das Risikomanagement. Wenn man eine sehr breit aufgestellte Mischbank ist, dann muss man eben all die Risikoarten irgendwie abdecken und einschätzen, quantifizieren können. Da ist dann einfach die Position vom Risikomanagement wesentlich breiter. Mhm. Aber es ist natürlich auch ein Punkt, den du vorhin angetönt hast, mit der Diversifikation jetzt aus strategischer Sicht für ein Unternehmen, jetzt hier für die Bank, kann es natürlich eine strategische Frage sein, wie divers man sich aufstellt. Ja. Also, da spielt alles Mögliche eben mit rein. Ja. Marktzugang natürlich, die ganzen üblichen Geschichten, die man sich als Firma immer überlegen muss. Mhm. Ja. Vielleicht noch ein Punkt, bevor wir dann einen Schritt konkreter werden. Ich habe ja in meiner Tätigkeit als Berater, der nichts mit Finanzen zu tun hat, aber ich gucke ja schon auch in relativ viele Firmen rein. Mhm. Und man stellt schon sehr oft fest, dass, oder man hat den Eindruck, dass die Firma als solches nicht steuerbar ist. Also groß, komplex, verteilt, manchmal chaotisch. ich stelle mir das extrem schwer vor, selbst wenn ich jetzt da irgendwelche mathematischen Herangehensweisen zur Risikocharakterisierung habe, das dann auch konkret umzusetzen in so einer Bank, einen Überblick zu behalten. Wie machen das Banken? Gibt es da ganz rigide Prozesse, denen die Mitarbeiter folgen müssen? Gibt es da vorgefertigte, was weiß ich, Anwendungen, Software, die dann eben schon die Risiken automatisch mit einpasst? Wie läuft sowas? Wie wird das sozusagen in das Unternehmen ausgerollt, diese Risikomanagement-Erkenntnisse? Ja, also die Unterstützung durch entsprechende Software ist ein großes Thema, keine Frage. Datenbanken, also ist natürlich immer vorteilhaft, seine Daten gut im Griff zu haben. Ist auch, denke ich, für jedes Unternehmen eine Herausforderung, gutes Datenmanagement. Aber gerade fürs Risikomanagement ist auch essentiell, eine gute Datenhistorie zu haben, Datenbanken, die Daten auch vorhalten, die Daten sammeln, in denen man die Daten sammelt, mit denen man dann auch Auswertungen machen kann, mit denen man auch statistische Auswertungen machen kann, die dann wieder eine zukunftsgerichtete Aussage möglich machen. Also Datenmanagement, ganz, ganz, ganz zentrales Thema. Und dann eben auch in den entsprechenden Geschäftsprozessen, Softwareunterstützung, großes Thema. Wenn jetzt ich als Kunde zur Bank gehe und für mein Haus einen Kredit beantrage, dann beurteilt die Bank mich ja als Kunden, mein Risiko, wie sie würde dann beurteilen, wie zahlungsfähig ich bin. Immer im statistischen Mittel. Klar. Aber sie wird dann schauen, ja, das ist ein Mann, der ist so und so alt, wohnt dort und dort, hat das und das Einkommen. Also es wird verschiedene Faktoren werden angeschaut, beurteilt. Ich werde dann eine Note kriegen auf den Merkmalen, die ich habe. So schätzt die Bank dann mich ein, so schätzt die Bank ein, wie gut meine Wahrscheinlichkeit ist für Rückzahlung. Das ist ein Teil. Und das ist natürlich Software unterstützt. Da werden dann meine Daten eingetragen und kommt dann automatisch eine Note raus. Das heißt, da hat auch der einzelne Mitarbeiter gar nicht mehr so arg viel Chance, selber über das Risiko zu entscheiden, das er als Vertreter der Bank eingeht? Fragezeichen. Oft ist es so ein Mischprozess. Also du hast vorhin die Rigidität von Prozessen angesprochen. Die sind ziemlich rigide, die Prozesse in den meisten Häusern. Wobei man meistens auf beides setzt. Man setzt auf die statistische Erfahrung, die spiegelt sich dann in der Softwareunterstützung nieder, die spiegelt sich in den automatischen Prozessen nieder, in den Noten, die ich dann als Kunde kriege. Aber es wird schon auch weiterhin auf die Kenntnisse, auf die Erfahrung, auf die, sage ich auch, Menschenkenntnis von den Mitarbeitern gesetzt. Die haben immer auch die Möglichkeit, so Noten, die generiert werden, anzupassen, zu modifizieren. Also es wird auf beides gesetzt. Okay. Und wahrscheinlich je kleiner und lokaler die Bank, desto eher geht man davon aus, dass die Mitarbeiter die Kunden kennen und desto eher gibt man denen wahrscheinlich auch Einfluss. Den lokalen Vorteil sollte man natürlich schon auch nutzen. Das ist sicher ein Vorteil. Und all die automatischen Prozesse, dessen muss man sich immer bewusst sein, die funktionieren im statistischen Mittel. Da funktionieren sie auch gut. Aber der Einzelfall kann immer mal noch anders aussehen. Und wenn jetzt eine lokale Bank da ist, dann hat die definitiv den Vorteil, dass sie den lokalen Markt, gerade was Immobilien angeht, gut kennt, dass sie auch Kunden gut kennt. Das sind dann Einschätzungen schon detaillierter noch, als jetzt irgendeine Software das leisten kann. Ja. Welche Risiken sind es denn, die Bank konkret managen muss? Du hast gerade schon beim Endkundenkredit das Ausfallrisiko des Kunden, also das Risiko, dass er nicht zurückzahlt. Das ist ganz offensichtlich ein Risiko. Man denkt meistens in verschiedenen Risikokategorien. Das sogenannte Kreditrisiko ist ein zentrales für viele Banken. Die Bank gibt Kredite raus. Daran hängt ein Risiko, das sogenannte Kreditrisiko. Das setzt sich dann wieder aus verschiedenen Parametern zusammen. Das eine, was ich gerade beispielhaft angetönt habe, die sogenannte Bonität vom Kunden, die sogenannte Ausfallwahrscheinlichkeit, kann man auch dazu sagen, oder anders ausgedrückt, die Fähigkeit, das Geld zurückzuzahlen. Ja. Das ist eine Risikokomponente. Die andere Risikokomponente, meistens hat die Bank ja auch eine Sicherheit. Wenn die Bank eine Immobilie finanziert, dann besteht meistens eine Hypothek, sodass die Bank da eine Sicherheit in der Hand hat. Auch in vielen anderen Kreditgeschäften hat die Bank eine Sicherheit, sodass auch die Werthaltigkeit von der Sicherheit eine Rolle spielt. Also sprich die Marktentwicklung in dem Umfeld ganz generell zum Beispiel. Genau, zum Beispiel wenn ich wirklich davon ausgehen kann, dass ich in der Stadt, in der ich als Bank eine Immobilie finanziere, die Immobilienpreise ganz toll nach oben entwickeln. Zukunft kann natürlich immer keiner, aber wenn das wahrscheinlich ist, dann ist auch wahrscheinlich, dass die Sicherheit viel wert ist. Und selbst wenn dann die andere Risikokomponente, die Bonität vom Kunden nicht so super ist, ist das für die Banken ein sehr geringes Risiko. Weil im Zweifelsfall bekommen die das Haus und können so viel Geld. Genau. Andersrum, wenn sich die Immobilienpreise negativ entwickeln, wie in Deutschland, in vielen ländlichen Gegenden, besteht da, was die Sicherheit angeht, dann ein größeres Risiko. Das sind im Kreditrisiko, zumindest was so das Privatkundengeschäft angeht, sind das mal wesentliche Komponenten. Mhm. Bonität und Sicherheit, Werthaltigkeit von Sicherheit. Dann gibt's, wir haben vorhin auch Investmentbanken angesprochen, Banken, die mehr handeln. Ja. Gibt's das sogenannte Marktrisiko. In alle Produkte, die Banken oder auch Privatleute investieren, wie Aktien, Derivate, komplexe Produkte, die können sich in alle Richtungen entwickeln. Und das abzuschätzen, in welche Richtung sie sich entwickeln und auch wie volatil sie sind. Volatilität ist ein großes und wichtiges Maß. Also die Änderungsgeschwindigkeit sozusagen. Genau, so die Statistik, wie stark die Änderungen sind, ob es eher stabil ist oder ob die Schwankungen einfach groß sind. Einen Tag gehen es stark nach oben, einen Tag stark nach unten. Die Volatilität ist ein Maß dafür, wie stark die Schwankungen sind, so kann man es ausdrücken. Das sind da zentrale Risikoparameter, um die Marktrisiken einzuschätzen und um da dann Limite zu definieren, wie viel Volumen ich eingehen kann, sodass das Risiko noch verträglich ist, selbst wenn ein großer Verlust entsteht. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe anderer. Zentral sind auch noch die operationellen Risiken. Betrifft eigentlich jedes Unternehmen, aber auch Banken wiederum. Wenn ich Geschäft mache, dann hängen immer auch sogenannte operationelle Risiken dran. Es kann immer was schief gehen. Es kann Betrug stattfinden, interner, externer. Es kann durch eine Naturkatastrophe kann mein Gebäude kaputt gehen oder irgendwas. Also es sind einfach alles, was noch an sonstigen Risiken passieren kann, will man auch irgendwie noch berücksichtigen und quantifizieren, um eine gewisse Sicherheit da zu schaffen. Und dann gibt es eben noch eine ganze Reihe anderer. Aber das sind so die klassischen, die auch aus regulatorischer Sicht für Banken wichtig sind. Kreditrisiken, Marktrisiken und operationelle Risiken. Okay. Dann reden wir über die ein bisschen im Detail und dann gegen Ende reden wir nochmal so ein bisschen über das Big Picture, also gerade Regulierung, also Gesetzesvorgaben und so weiter, Oversight und so weiter. Sollen wir vielleicht mal mit dem Risiko des Kreditausfalls anfangen, weil das irgendwie so das Offensichtlichste ist irgendwie. Wie ist denn überhaupt ein Kreditausfall definiert? Also ich glaube, die allerwenigsten werden den Kredit komplett nicht zurückzahlen. Vermutlich. Richtig, ja. Also wie charakterisiert man das überhaupt? Heutzutage ist der Kreditausfall von der Definition her in der Denkweise von den meisten relativ stark wiederum an das gesetzliche Rahmenwerk, an die Regularien geknüpft. Da gibt es dann so Kriterien wie, wenn eine bestimmte Zeit lang keine Rückzahlungen erfolgen, dann muss die Bank den Kredit als ausgefallen werden. Mhm. Okay. Und wenn eine gewisse Anzahl Mahnungen, eine gewisse Anzahl Tage, 90 Tage, wenn da keine Zahlungen mehr kamen, dann ist das ein automatischer Prozess, dann muss eben auch aus gesetzlicher, regulatorischer Sicht der Kredit als Ausfall gewertet werden. Jetzt ist das natürlich ein ganz wichtiger Punkt oder ein ganz relevanter Punkt, was du gesagt hast. Nicht jeder Ausfall macht auch einen wirtschaftlichen Verlust. So kann es durchaus sein, man hat mal vergessen zu zahlen, man hat die Rechnung übersehen, man gibt immer Gründe. Ja, dann zahlt man weiter als Kunde und dann hat die Bank da überhaupt keinen Verlust damit, obwohl das jetzt ein technischer Ausfall war. Das war dann nach der Regelung, die anzuwenden ist, war das ein Ausfall. Mhm, okay. Aber es war kein Verlust dabei. Mhm. So, aber das zeigt dann auch eine alternative Denkweise. Als alternative Denkweise könnte man auch denken, ja, wir rechnen nur das als Ausfall an, was uns auch in irgendeiner Form einen wirtschaftlichen Schaden genau. macht. Die Menge der Ausfälle ist dann eine andere oder zumindest nur eine Teilmenge von der technischen Ausfallmenge. Ja. Wenn wir von den technischen Ausfällen sprechen, spricht man eben auch von Basel II Ausfällen. Basel. Ah, weil der das vorschreibt. Basel haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen. Ja. Basel ist so das Synonym im Bankengeschäft für die Regeln, die anzuwenden sind. Es gab da den sogenannten Basler Ausschuss, der hat eben in Basel getagt. Und dort wurden auf internationaler Ebene von Vertretern aller möglicher Nationalbanken und nationaler Aufsichten wurde ein Regelwerk entwickelt. Und das firmiert eben, weil die in Basel getagt haben, unter dem Namen. Damals gab es Basel I, dann gab es Basel II, mittlerweile gibt es Basel III. Genau, ja. Und der Hauptoberbegriff, wenn man sagt Basel, dann meint man die Regeln, die regulatorisch anzuwenden sind. Ja. Jedes Land gießt die Regeln dann noch in sein eigenes Gesetzwerk, sodass in den einzelnen Ländern die Regeln in Nuancen verschieden sind. Aber im Großen und Ganzen, wenn man sich auf Basel bezieht, meint man die bankengesetzlichen Regeln, die es anzuwenden gilt. Ja, und ja. Da sind eben auch die Ausfälle, die wir gerade diskutiert haben, ganz genau definiert. Und deswegen okay. auch hier der Begriff Basel II Ausfall, und das sind dann eben die technischen Ausfälle. Okay. Was mache ich als Bank, um das Risiko des Kreditausfalls zu managen? Also du hast vorhin ganz am Anfang gesagt, man preist das Risiko da logischerweise immer irgendwie ein. Genau. Jetzt muss ich ja zwei Dinge tun. Erst muss ich das Risiko mal beschreiben. Da brauche ich irgendwelche statistischen Verfahren, die mir irgendwie sagen, das Risiko ist so groß. Und dann muss ich daraus irgendwie im Endeffekt einen Zinsaufschlag für meine Kredite irgendwie ableiten. Ganz genau. Also, ja, wie charakterisiere ich das? Ein bisschen konkreter versuchen mal zu beschreiben, soweit es ohne konkrete Formeln, die wir jetzt hier natürlich nicht vor uns haben, geht. Ja. Letztlich eine Kreditvergabe bei einer Bank folgt einem Solidaritätsprinzip. Alle Kreditnehmer bilden letztlich eine Art Solidargemeinschaft. Ja. Und die alle, die ihre Zinsen zahlen für ihre Kredite, zahlen in ihrem Zinssatz auch für diejenigen mit, die ausfallen. Wie eine Versicherung, ja, genau. Wahrscheinlich ja. wie eine Versicherung, ja. genau. So funktioniert es letztlich. Das heißt, es gilt für die Bank zu quantifizieren, ja, so und so viel Prozent der Kreditnehmer können aus irgendeinem Grund nicht zurückzahlen. Und bei denen, die aus irgendeinem Grund nicht zurückzahlen können, ist dann der Verlust eine bestimmte Prozentzahl. Wie du vorhin auch ja, angetönt genau. hast, ist das eben meistens nicht 100% ja. dann an Verlust, sondern irgendwas kommt zurück, sei es wegen den Sicherheiten. Wir haben Hypotheken angesprochen, die Bank hat oft Sicherheiten. Ja. Sei es, weil die Leute dann doch noch einen Teil zurückzahlen können. Also der Verlust ist eigentlich nie 100%, sodass wir jetzt damit auch schon die beiden wesentlichen Komponenten rauskristallisiert haben. Die Anzahl, die Prozentzahl, die Wahrscheinlichkeit von den Leuten, die nicht zurückzahlen, die wird dann in der Fachsprache Probability of Default genannt, Ausfallwahrscheinlichkeit. Und die Prozentzahl, wie viel dann wirklich verloren ist, ja. Fachsprache Loss Given Default, LGD, sind zwei wichtige Größen. Jetzt, wenn man mehr methodologisch denkt, genau. Und mit den beiden Größen kann man dann, wenn man die richtig quantifiziert, kann man den Zinsaufschlag, den du angesprochen hast, bestimmen, den dann die Solidargemeinschaft aller Kreditnehmer eben mehr zahlt, ja. um das zu kompensieren, dass es Ausfälle gibt. Und jetzt gibt es ja da auch wieder zwei Probleme. Erstmal, woher kriege ich diese Wahrscheinlichkeiten? Da wird wahrscheinlich viel Erfahrung aus der Vergangenheit drinstecken. Also in dieser Umgebung habe ich die und die Art von Bevölkerung. Deshalb ist da die Wahrscheinlichkeit irgendwie höher oder geringer, dass die ausfallen. Ganz oder? Genau, das hat viel mit Statistik zu tun. Ganz oft ist es so, dass das Beste, was man über die Zukunft aussagen kann, Zukunft kennt keiner, aber das Beste, was man über die Zukunft aussagen kann, sind irgendwelche Erfahrungen, die man in der Vergangenheit gemacht hat. Man projiziert die Erfahrung, die man in der Vergangenheit gemacht hat, die man statistisch auswerten kann in die Zukunft. Man sagt, ja, man hat hier einen ganzen Haufen Daten, Datenbank, idealerweise möglichst viele Daten, möglichst detaillierte Daten. Man kann dann Aussagen treffen, dass bestimmte Personengruppen, bestimmte Firmen in bestimmten Branchen, ja, dass Leute oder Firmen mit bestimmten Eigenschaften sicherer sind, eine bessere Bonität haben als andere. Und das funktioniert im statistischen Mittel ziemlich gut. Wie vorhin auch schon gesagt, man muss sich bei sowas natürlich immer auch bewusst sein, das ist Statistik. Und wird den Einzelfällen dann auch nicht immer gerecht. Ja. Aber im statistischen Mittel, und darauf kommt es an dann auch für die Quantifizierung, für das Risikomanagement im statistischen Mittel funktioniert es recht gut. Man, was man da ja eigentlich macht, ist ein klassisches Modell. Ja, das ist ein Modell, ein Modellbildungsproblem. Und da gibt es ja immer zwei Herausforderungen bei dem Thema. Das eine ist mein Modell richtig in sich? Also habe ich da nicht irgendwelche, ich sag mal, mathematisch-technischen Fehler drin? Und das zweite ist, habe ich das richtige Modell gebaut? Mhm. Mir das, also ein Modell, das richtig funktioniert, hilft mir ja nichts, wenn es das System, das es abbilden soll, nicht trifft. Und ich habe schon ein paar Episoden gemacht, wo dieses Modellbildungsthema so mitgeschwungen ist. Und zum Beispiel mit einem Bauingenieur an der Uni Stuttgart. Und der hat gesagt, inzwischen heutzutage die Berechnung von irgendwelchen statischen Problemen, kein Problem, das macht alles der Rechner. Die eigentlich interessante Frage ist, wie bilde ich das Modell? Welche Größen meines tatsächlichen Systems nehme ich in das Modell mit rein? Alles geht nicht, dann wird es zu komplex. Wenn ich zu wenig mache, laufe ich das Risiko, dass ich wichtige Dinge vergesse. Und das Problem hat mich natürlich auch. Ja, hat man immer bei Modellen, wie du sagst. Genau, und ich denke, da liegt die eigentliche Herausforderung, oder? Also die richtigen Modelle zu definieren. Ja, genau. Das trifft es gut. Genau so ist es. Und das sind ja auch Erfahrungswerte wahrscheinlich. Also dass man eben weiß, nicht nur, wir haben die riesigen Datenbanken mit der Ausfallwahrscheinlichkeit von dieser Gruppe oder mit dem, was weiß ich, mittleren Einkommen oder der Größe des Hauses oder was auch immer da statistisch eine Rolle spielt. Ich muss ja auch wissen, welche Daten ich überhaupt erstmal sammeln muss, damit ich weiß, dass ich die nachher brauche für meine Modellbildung. Also quasi dieses Meta-Know-how. Ja. Na, das ist das eigentlich Spannende, denke ich mal. Ja, genau. Also wenn man jetzt mal ganz modelltheoretisch rangehen würde, würde man idealerweise natürlich alles an denkbaren Daten sammeln und dann würde man versuchen, darauf Muster zu finden, die irgendein Verhalten erklären. Ja. Kann natürlich keiner so viele Daten sammeln. Ja. Man hat immer Restriktionen. Man hat die Restriktion, dass man erstmal aus der Vergangenheit nur bestimmte Merkmale und Daten zur Verfügung hat. Man hat die Restriktion, dass man möglicherweise auch in der Zukunft nur bestimmte sammeln kann, will. Darf. Man hat auch gesetzliche Rahmenbedingungen, dass man manche Differenzierungen gar nicht treffen darf oder sollte. Ja. Antidiskriminierungsgesetz. Man hat da verschiedenste Randbedingungen von Daten, die man sammeln darf, will, kann. Ja. Und aber auf denen gilt es eben drum, mit Expertenwissen auch, mit dem, was in Banken, die Kreditexperten auch über Jahre an Erfahrung gewonnen haben, das zu formalisieren, das in Datenanforderungen zu packen, das zu sagen, ja, es ist relevant, es ist einfach relevant, was die Leute für ein Einkommen haben, was für eine Ausbildung, was für einen Beruf und dann anfangen, die relevanten Daten zu sammeln und richtig zu gewichten. Ja, genau. Und wenn die Daten dann vorhanden sind, anzufangen, eben die statistischen Auswertungen zu machen, versuchen, Muster zu finden, zu sagen, ja, man findet den statistischen Beleg, dass bestimmte Berufsgruppen oder bestimmte Altersgruppen etwas besser dastehen als andere. Gehen wir gerade wieder zurück zum Kreditrisiko. Ich habe ja so dein Buch gelesen, würde ich es nicht nennen, aber ich habe es überflogen und habe versucht, ich meine, das ist ein argisches, es ist nicht für den Laien geschrieben. Das ist sehr knapp und präzise formuliert, aber mir hat teilweise ein bisschen einfach der Laien-Kontext gefehlt. Ist ja meistens so mit Fachbüchern. Genau. Man muss irgendwo genau. aus dem schon einen gewissen ja. Hintergrund haben aus genau. dem Bereich und dann. Genau. War auch nicht als Kritik gedacht. Ich wollte nur sagen, ich habe mir in dem Zusammenhang einfach so ein paar Begriffe aufgeschrieben, die mir interessant und wesentlich vorkamen. Kann sein, dass die völlig jetzt nicht zum Kontext passen, weil ich es nicht verstanden habe, wollte ich nur sagen. Also zum Beispiel kam da dieser Begriff Adverse Selection. Der mir da an vielen Stellen irgendwie ins Auge gesprungen okay. ist. Okay. Erläuter doch mal. Adverse Selektion, ja, wichtiger Begriff. Genau, gibt es auch auf Deutsch. Oder Adverse Selection. Ja, damit, mit der adversen Selektion ist gemeint, dass man unter bestimmten Bedingungen ein größeres Risiko ansammelt, als es einem lieb ist. Wird man etwas konkreter als Kunde, werde ich bei verschiedenen Banken anfragen, wenn ich mein Haus finanzieren will, wie viel Zins ich zahlen muss und werde mich dann für den günstigsten entscheiden. Ja. Aus Bankensicht ist jetzt eben die Frage, wie errechnet sich der Zins, die Bank den Kunden anbietet, wie errechnet sich der? Und da ist eben wichtig, dass der Risiken richtig quantifiziert. Was könnte passieren? Versuchen wir mal ein Beispiel zu konstruieren, das die adverse Selektion veranschaulicht. Es könnte sein, dass die eine Bank wirklich für alle Kunden einen Zinssatz für die Hausfinanzierung von 4% anbietet. Und dann gibt es eine andere Bank, die differenziert sehr stark, die sagt, die Kunden, von denen wir eine sehr hohe Meinung haben, von denen wir die Bonität sehr hoch einschätzen, die kriegen 3%. Und die Kunden, von denen wir die Bonität sehr schlecht einschätzen, die kriegen 5%. Das nennt man Segmentierung, richtig? Das wäre eine Differenzierung. Dann, oder man könnte auch Segmentierung nennen, auf jeden Fall eine Differenzierung. Es werden verschiedene Preise für verschiedene Kunden angeboten. Läuft so unter dem Begriff risikoadjustiertes Pricing, risikoangepasste Bepreisung. Der Trend ist stark da, im Gegensatz zu vielleicht vor 10 Jahren. Also der Trend kommt immer mehr. Man kennt es auch aus dem Versicherungsbereich ja schon sehr stark. Man zahlt, wenn man eine Garage hat, zahlt man für seine Autoversicherung weniger, wie wenn man keine Garage hat. Das ist auch so eine risikoadjustierte Bepreisung. Also da kennt man das schon sehr stark. Im Bankenbereich kommt es auch immer mehr, dass risikoadjustiert bepreist wird. Jetzt waren wir gerade bei Adverser Selektion. Genau. Also wir waren bei den Banken. Die eine bietet 4% für alle an, die andere differenziert, für die einen 3%, für die anderen 5%. Wenn ich jetzt ein Kunde bin, der die 3% kriegt, werde ich natürlich zu der Bank gehen, die mir 3% anbietet, statt zu der, die 4% Klar. anbietet. Wenn ich jetzt einer aus der Kundengruppe bin, die nur 5% angeboten kriegen, von der einen Bank würde ich sagen, ja nee, dann gehe ich zu der Bank mit 4%. Man sieht das Muster, es werden sich die eher bei den Wettbewerbern die schlechteren Zinsen kriegen würden, die werden zu der Bank, die nicht differenziert gehen und die profitieren von der Differenzierung, die werden zu der differenzierenden Bank gehen, sodass sich bei der differenzierenden Bank dann hinterher eher nur die besseren sammeln und bei der nicht differenzierenden nur die schlechteren. Das ist die adverse Selektion, die eine Bank, die nicht differenzierende Bank würde dann von der adversen Selektion betroffen sein. Die würde überdurchschnittlich viele risikoreichere Kunden ansammeln und damit möglicherweise für sich in Probleme laufen. Das heißt, die haben sozusagen bei der Berechnung von den 4% irgendein statistisches Mittel angenommen, das nachher gar nicht zutrifft, weil sie tatsächlich nur ein Subset von den Leuten kriegen, passt es nicht mehr. Gut gesagt, genau. Genau. Es wurde, die 4% waren berechnet für alle, aber genau, wie du sagst, hinterher kommt nur ein Subset, eine Untermenge und das meint der Fachbegriff adverse Selektion. Und das führt dann dazu, dass das Ausfallrisiko höher wird und es wurde aber trotzdem nicht reingepreist. Genau, und dann kommt das Problem zustande. Mhm. Ganz genau, okay. Ja. Mhm. Ein anderer Begriff, den ich mir aufgeschrieben hatte, war, das steht hier einfach nicht, ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr genau erinnern, was ich da gemeint habe, peinlich, super Vorbereitung hier, Risiko-Downturn, also quasi, das, wahrscheinlich geht es da um das allgemeine wirtschaftlichen Abschwung. Ja, ganz genau. Was bewirkt das? Wenn die Wirtschaft abstürzt, steigt das Kredit, also fallen mehr Kredite aus? Fragezeichen. Mhm. Downturn tritt vor allem im Zusammenhang auch wiederum mit den regulatorischen Vorschriften auf. Es gibt da verschiedene Downturn-Faktoren, die Banken aus gesetzlicher Sicht bestimmen müssen. Und die sogenannten Downturn-Faktoren, die decken eben das Risiko ab, dass es generell einen wirtschaftlichen Zyklus gibt, wo es mal auf gibt, mal ein ab, einen Downturn. Und auch der sogenannte Downturn, das Abwärtsgehen, soll noch verkraftbar sein, sodass so der Downturn-Faktor wie so ein Risikopuffer für schlechte Zeiten zu verstehen ist. Mhm. Also man sagt quasi, unter normalen Umständen fallen 10% meiner Kredite aus, aber wenn die Wirtschaft jetzt zusammenbricht, wie damals 2008 oder was weiß ich, was weiß ich wann, dann werden das 20% und jetzt muss ich deshalb irgendwie 15% reinpreisen. Irgend sowas. Genau, ja. Ein Risikopuffer für wirtschaftlich schlechte Zeiten. Mhm. Und der ist vorgeschrieben? Der ist in verschiedenen Bereichen von den Risikoarten vorgeschrieben, für verschiedene Risikoparameter. Das kann man auch als interessantes Beispiel sehen. Machen wir es mal konkret. Mhm. Zum Beispiel haben wir schon das Kreditrisiko diskutiert und dort gibt es eben die wesentlichen Parameter Ausfallwahrscheinlichkeit, Probability of Default und Loss Given Default, ja, die Prozentzahl von tatsächlichem Verlust dann, ja, der Ausgefallenen. Und da war es bisher vorgeschlagen, nur auf einem der beiden Parameter, nämlich auf dem LGD, dass da als Sicherheit so ein Downturn-Faktor gebildet wird. Jetzt mit Basel III gab es diverse Nachbesserungen. Man hat gelernt auch aus den Regulatoren, die Nationalbanken, die Aufsichten. Deutschland ist die Aufsicht, die BaFin. Mhm. Man hat jetzt auch für den anderen Risikoparameter, für die Ausfallwahrscheinlichkeit von den PD, einen Downturn-Faktor vorgesehen mit Basel III. Das ist nur so, mir kam jetzt gerade die Assoziation zu, was jetzt auch regulatorisch im Hintergrund immer abgeht, sodass in den verschiedensten Bereichen so ein Sicherheitsfaktor gebildet werden muss. Mhm. Mhm. Okay. Ein anderer Punkt, den ich mir da noch aufgeschrieben hatte, war hochauflösende Verfahren. Also ich meine, ist klar, was es bedeutet. Man guckt halt genauer hin. Man hat halt nicht nur vielleicht, was weiß ich, große Gruppen von Bevölkerungen, über die man mittelt, sondern macht wahrscheinlich feinere Unterscheidungen. Ist das richtig? Ja, also generell, je granularer, desto besser. Das und halt auch aufwendiger. Aufwendiger auch, ja. Mehr auflösend, genau. Und warum ich das anspreche, wenn man den Begriff hochauflösende Verfahren explizit verwendet, dann muss das ja heißen, dass man traditionell nicht so hoch aufgelöst hat, sonst würde man den Begriff nicht haben. Also was ist so die typische Granularität, mit der man... du hast vorhin gesagt, bei dieser Differenzierung gibt es irgendwie 3 und die 5, hat man irgendwie 2 Kundengruppen. Wie feingranular guckt denn eine Bank da ran? Guter Punkt, ja. Die Granularität können wir auch an verschiedenen Beispielen diskutieren. Ja. Wenn es jetzt um sogenannte Ratingklassen geht, also ich komme als Kunde zur Bank und kriege dann so, manchmal sagt man Scoring dazu, eine Note, ein Rating, kursieren verschiedene Begriffe, dann sind es üblicherweise vielleicht so 10 bis 15 Klassen. Das können auch ein bisschen mehr sein. Parameter oder Klassen? Klassen. Okay. Also wie so im Sinne von Schulen. Eben so eine Differenzierung in 10 bis 15, würde ich mal sagen. Okay. Steigende Tendenz, aber das mal so als Hausnummer. Mhm. Und Granularität, das war jetzt Granularität auf Seite von der Auswahlwahrscheinlichkeit, den Noten dort, dem Scoring, dem Rating. Granularität, wir haben auch schon angetönt, den ganzen Immobilienbereich, Volkswirtschaft, die ja wiederum relevant, für die meisten als Privatperson relevant, eine Immobilie zu erwerben, zu haben. Da ist Granularität auch ein wichtiges Thema für die Banken, die Immobilienfinanzierung machen. Traditionell war die Granularität aus Risikomanagement-Sicht da auch nicht immer so stark gegeben. Aber ich meine, der Idealfall ist schon, dass die Bank eben nicht nur für Regionen, sondern auch für einzelne Städte, Dörfer sagen kann, ja, hier sind die Immobilienpreise so und so und möglichst dann noch in bestimmten Wohnvierteln unterscheiden. Idealerweise auf Straßenebene. Wie viele Parameter gehen denn typischerweise in so ein Score ein? Also das ist sicherlich das Einkommen, der Wohnort, wie du gerade sagst, wahrscheinlich Alter, Geschlecht, was ist da sonst noch so typischerweise dabei? Ja, ist da das Beispiel, das du jetzt gerade gebracht hast, ist jetzt auf Privatpersonen ausgerichtet. Es gibt da ja auch die verschiedensten Verfahren, eben für Privatpersonen. Ja. Es werden auch Firmen ja gescored, geratet. Ja. Aber jetzt sind wir bei Privatpersonen und bei Privatpersonen 8, 9, 10 Parameter vielleicht, die da einfließen. Mhm. Und die persönliche Einschätzung des Bankberaters war eben einer dieser 8 oder 10 Parameter. Oder kann ja in der Prozessdenkweise wäre es dann, man könnte es so formulieren, aber man könnte es auch aus Prozesssicht eher so formulieren, dass es eben das System, das nimmt die, sagen wir, die 8 Parameter, kreiert eine Note. Okay. Und dann gibt es noch ein sogenanntes Overruling vom Sachbearbeiter, der sagen kann, ja, ich passe die Note in die eine oder in die andere Richtung an, aus den und den Gründen. Und die Spannweite, in der das wird der gleiche Punkt wie vorhin, wie schütze ich mich gegen Pfuscher in den eigenen Reihen, sage ich mal, diese Spannweite, in der er dann auch anpassen kann, die ist dann wahrscheinlich eben auch wieder durch Bankvorgaben begrenzt. Möglicherweise auch für jeden Mitarbeiter anders. Der macht das seit 20 Jahren, der hat eine gute Historie, weil man über den Mitarbeiter wahrscheinlich auch Daten sammelt, oder? Dem sind die fallen normalerweise nicht aus. Ja, ist absolut denkbar. Also einerseits werden die Spannen, die erlaubten Anpassungen von Bank zu Bank unterschiedlich sein. Ja. Und da sind alle möglichen Differenzierungen, wie jetzt von dir auch angesprochen, denkbar. Ja. Ein anderer Begriff, den ich noch gesehen habe, war Backtesting. Mhm. Das ist so ein wichtiger Kontrollmechanismus. Backtesting heißt, ich will alles, was ich vorhergesagt habe, auch dem Realitätscheck unterworfen. Mhm. Backtesting, ein schönes Backtesting, ein sehr anschauliches Backtesting ist zum Beispiel bei Aktienkursen. Also ich sage voraus mit meinen Verfahren, dass wir haben vorhin den Begriff Volatilität angesprochen, dass die Kursschwankung ein bestimmtes Maß hat. Mhm. Und die Voraussage kann ich ja dann, ich treffe die für die nächsten Tage, Wochen, Monate. Und wenn dann die Tage, Wochen, Monate rum sind, kann ich ja schauen, was hat die Realität tatsächlich gebracht. Mhm, okay. Wie stark haben die Kurse geschwankt? Ich halte meine Vorhersage gegen die Realität und unterziehe mich selber einem Test, wie gut waren meine Vorhersagen. Und das in allen Risikobereichen. Ich mache das auch jetzt eben im Kreditrisiko, wo ich sage, ich habe gesagt, Leute, die in der Klasse landen, die haben eine Ausfallwahrscheinlichkeit im statistischen Mittel von 1%. Ich schaue dann, was die Ausfallwahrscheinlichkeit tatsächlich war. Und damit kann ich meine eigenen Verfahren kalibrieren. Damit stelle ich erstmal fest, ja, wie gut waren meine Vorhersagen. Und wenn ich zum Schluss komme, ja, das war alles sehr gut, werde ich die Vorhersagen ungefähr so belassen. Ja. Also ich würde sagen, ja, die Parameter waren alle so einigermaßen richtig eingestellt, das lasse ich. Ja. Wenn ich zum Schluss komme, da war was anders, wie vorhergesagt, dann muss ich mir Gedanken machen, muss ich entweder neu kalibrieren, also die Parameter etwas anpassen, oder muss ich möglicherweise sogar das Modell nochmal anschauen. Ja. Wir haben vorhin das Modell diskutiert, wie ist das konstruiert, welche Parameter fließen da überhaupt ein. Ja. Kann ja alles erstmal einfließen. Ja. War das Modell schlecht konstruiert, muss ich möglicherweise noch ganz andere Vorhersageeigenschaften mit reinnehmen in die Modellentwicklung. Also je nach Abweichungsstärke würde ich mich dann verschiedensten Verbesserungen oder Veränderungen genau, müsste ich dann ins Auge ziehen. Idealerweise ist das auch in so einem sogenannten Backtesting-Framework schon vordefiniert, dass ich meine Verfahren selber gewissen Qualitätsmaßstäben unterwarf, dass ich sage, ja, wenn die Schwankungen dann hinterher im Backtesting in einer gewissen Größe waren, kein Handlungsbedarf, wenn sie so und so groß waren, dann werde ich zumindest mal die Kalibrierung testen müssen. Ja. Wenn sie so und so groß waren, dann muss ich auch wirklich das Modell nochmal fundamental anschauen. Mhm, also dass ich mir selber ein relativ rigoroses Regelwerk vorgebe, wenn dies und dies passiert, folgt dir die Handlungsweise. Mhm. Und auch da machen wahrscheinlich die Basel 1, 2, 3 und andere Vorschriften wieder irgendwelche Aussagen drüber. Man muss Backtesting machen, man muss möglicherweise dann, ne, denke ich mal. Genau. Also ich erinnere mich, glaube ich, so, dass dieses Backtesting eben auch was war, was mit irgendeinem von den Basels dann eben Vorschrift wurde. Ja, also das ist auf jeden Fall Vorschrift, dass so ein Backtesting gemacht werden muss und gibt gewisse Empfehlungen, wie das stattfinden soll, ja. Indem man sich halten muss. Ja. Okay, damit hätten wir, glaube ich, so das Thema Kreditvergabe für normale Menschen, für Endkunden mehr oder weniger durch. Wie unterscheidet sich denn das Vorgehen im Handel? Also wenn ich an Firmen Kredite vergebe, gibt es da grundsätzlich, die Kriterien werden andere sein, nach denen ich bewerte? Viele Überlegungen, die wir jetzt diskutiert haben, viele prinzipielle Dinge, wir haben vorhin adverse Selektionen diskutiert und so weiter. Die Sachen gelten da auch alle. Mhm. Was jetzt natürlich modellseitig unterschiedlich sind die Eigenschaften, die man beurteilen kann, die man muss, die man will. Wir haben es vorher bei Privatkunden gehabt, von Alter und Einkommen. Das verschiebt sich jetzt natürlich bei Unternehmen, die ich beurteile. Da habe ich ein bisschen größere Unternehmen, habe ich dann einen Jahresabschluss. Mhm. Das ist eine zentrale Komponente. Da geht es dann um sowas wie Eigenkapitalquote. Geht um die Cashflows, um die Liquidität. Ja. Da sind einfach die betriebswirtschaftlichen Größen, betriebswirtschaftliche Kennzahlen, die sich aus dem Jahresabschluss, aus der Bilanz ableiten, dann die relevanten Kriterien. Das heißt, so ein Notenverfahren, wie wir es vorhin schon von Privatpersonen diskutiert haben, wird dann auf betriebswirtschaftlichen Kennzahlen gemacht. Plus noch ein paar qualitativen Merkmale, vielleicht Managementbeurteilung und diverse andere. Aber wie du es in der Frage schon angetönt hast, es sind dann andere Eigenschaften, aber die prinzipiellen Überlegungen, die wir diskutiert haben, bleiben die gleichen. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass es da weniger nach Schema F vorgeht. Also es gibt natürlich logischerweise mehr Endkunden, die alle ein Haus wollen, als es wahrscheinlich Firmen gibt, die in eine bestimmte Kategorie passen. Das heißt, da wird man wahrscheinlich mehr Einzelfallbetrachtung machen müssen, weil die Dinge einfach stärker unterschiedlich sind. Das ist ein guter Punkt, ja. Also sprich da von Segmenten, also im Segment Privatkunden hat man im Allgemeinen mehr Daten, mehr Erfahrung. Ja. Je größer die Firmen dann zum Beispiel werden, je größer die Finanzierungen werden, desto dünner der Erfahrungsschatz. Ja, desto einzigartiger wird es. Desto einzigartiger, desto spezieller, genau. Ja, ja, ja. Desto spezieller wird eben auch die Finanzierung. Es wird, da wird es dann maßgeschneidert, oder sagen wir mal. Ja, da, ja. Da stößt dann der statistische Ansatz einfach an Grenzen, genau. Ja, ja, ja, ja, ja. Ein Begriff, den ich mir aufgeschrieben hatte, war Wrong Way Risk im Zusammenhang. Da sind wir jetzt schon wirklich in einem relativ speziellen Bereich. Da können wir vielleicht erstmal kurz die Kreditausfallversicherungen bringe ich da kurz ins Spiel. Ja. CDS heißen die, Credit Default Swaps. Sie kennt, das ist auch so ein 2008er Begriff, den vorher keiner kannte und jetzt, oder? Ja, das stimmt. Sie sind auch mehr ins Gespräch gekommen. Also ein Credit Default Swap ist erstmal eine sehr nützliche Sache. Man sichert sich mit dem. Ein Credit Default Swap ist letztlich eine Versicherung gegen einen Ausfall. Und die wird selber wieder als Asset gehandelt. Das ist ja der Punkt. Die selber wird wiederum gehandelt. Genau, also im ersten Schritt, jedes Unternehmen könnte sich mit so einem Credit Default Swap gegen den Ausfall von einem anderen Unternehmen absichern. Das kann ja sehr relevant sein. Das andere Unternehmen schuldet mir viel Geld. Wenn das andere Unternehmen ausfällt, nicht mehr zahlen kann, ist das Geld weg. Das will ich versichern. Dafür kaufe ich so einen Credit Default Swap. Sehr nützliches Instrument. Und dann gibt es auf allen Ebenen. Es gibt es mit Staaten. In den Medien war dann vor allem auch Richtung Griechenland, also um den potenziellen Default und später um den Default von Griechenland ging, waren die Credit Default Swaps für Staaten, für Griechenland im Gespräch, aber es gibt es für Unternehmen eben in erster Linie und die kaufe ich ja oder die Versicherung, den Credit Default Swap, den gehe ich bei einer bestimmten Bank ein. Jetzt könnte es zum Beispiel sein, ich brauche einen Credit Default Swap für den Bank Y und ich schließe den bei der Bank X ab. Das Wrong Way Risk, wie gesagt, das ist was ziemlich Spezielles. Das würde jetzt zum Beispiel entstehen, wenn Bank X und Y sich zusammenschließen. Weil dann hätte ich jetzt die Versicherung bei sich selber, bei der Bank selber gekauft, gegen deren Ausfall ich mich eigentlich schützen will. Und dann kommt das sogenannte Wrong Way Risk ins Spiel. Und das steht eben auch regulatorisch wieder durchaus auch im Fokus, dass das nicht passiert. Und gerade im Handelsgeschäft müssen dann die Banken, auch die Investmentbanken zeigen, dass sie sich durch Informationen und und Mechanismen, Prozesse gegen dieses sogenannte Wrongware Risk abschützen. Also im Endeffekt geht es ja da darum, ich habe das hier auch aufgeschrieben, dass das Problem an der Sache vielleicht möglicherweise einfach die Gesamtkomplexität nicht der einzelnen Bank ist, die habe ich ja vorhin schon angesprochen, so nach dem Motto, wie können wir überhaupt dafür sorgen, dass diese ganzen tollen Mechanismen auch in der Breite konsequent eingesetzt werden, sondern das Gesamtsystem. Es bringt ja nichts, wenn ich quasi, wie du sagst, mich gegen was versichere, was dann durch indirekte Pfade, möglicherweise auch über mehrere Indirektionen, dann wieder bei mir rauskommt. Na, und das ist wahrscheinlich auch diese Systemrelevanz, diese Dominoeffekte, dass irgendwas passiert. In der Komplexitätstheorie gibt es diesen Begriff der Hidden Links. Okay. Na, du willst ja, wenn du ein System beschreibst, das aus einzelnen Komponenten besteht, willst du eigentlich alle Interaktionen zwischen den Komponenten kennen, sodass du, wenn du weißt, du machst hier eine Änderung, dann hat es über diese Verbindung eine Konsequenz für diese andere Komponente und damit kannst du quasi propagieren, was passiert. Jetzt, wenn es da aber Hidden Links gibt, dann kennst du die nicht, du kannst sie nicht mit reinplanen, merkt man übrigens auch bei der Politik. Ne? Jemand ändert was im Gesundheitssystem, ja, damit es billiger wird, es wird aber teurer, weil man vergisst. Na, darum geht es geht's hier. Es eigentlich hat irgendwo ein paar Stufen weiter eine Auswirkung. Es ist einfach zu komplex, niemand durchschaut es mehr. Ganz, ganz guter Punkt, ja. Und ja, der Begriff mit den Hidden Links gefällt mir jetzt sehr gut. Und das trifft da, den kann man da anwenden, ja. Ja. Und das Wrongware Risk geht absolut in die Richtung. Genau. Ah, okay. Ja, und Komplexität, ja, interessante Gedanken, die du gerade gesagt hast. Das ist überall, du hast jetzt Politik angeredet, in der Industrie, in der Politik, ist immer Thema, ja. Also ich finde, Komplexität ist immer Thema. Ja. Und man muss die irgendwie in den Griff kriegen. Wenn es geht, ich bin persönlich immer ein Freund davon, wenn es geht, Komplexität reduzieren. Ja, klar. Aber man muss erstmal verstehen alles. Ja. Du hast ein Beispiel jetzt auch genannt, wenn ich hier was schraube im Gesundheitssystem, kommt hinten was raus. Das ist eines meiner Lieben, muss ich auch irgendwann mal noch versuchen, einen Gast zu finden, der diese Behauptung von mir untermauern kann. Aber ich glaube, dass Politik heute gar nicht mehr in der Lage ist, irgendwie kontrolliert Änderungen herbeizuführen, weil die überhaupt gar nicht mehr wissen, was passiert, wenn sie irgendwas ändern. Das geht nicht. Hoffen wir mal, dass wir es doch noch irgendwie im Griff haben. Aber es ist sicher ein Haufen Komplexität im Spiel und den muss man irgendwie ins Griff kriegen. Ja. Und man muss eben, ich bin ein großer Freund davon, auch einen Überblick zu haben oder erstmal in dem Bereich, wo man tätig ist, sei es jetzt in der Politik oder in der Wirtschaft, in irgendeinem Bereich, einen Überblick über die Konsequenzen von Handlungen zu kriegen. Ja. Und dafür ist jetzt eben das Wrongware Risk auch ein Beispiel. Mhm. Okay, gut. Reden wir mal noch kurz über das operationelle Risiko. Du hast vorhin schon so Sachen erwähnt wie, was weiß ich, Bank brennt ab oder wahrscheinlich schlimmer, Server sind tot, meine Daten sind alle weg. Das wäre so ein richtig klassisches Beispiel, das jedes Unternehmen und auch Banken natürlich dann hat. Ja. Die ganze IT-Infrastruktur, auf die man ja so angewiesen ist. Ja. Und oder Pappnase als Vorstand, der falsche Strategie. Nee, ich meine, das ist ja eigentlich auch ein Punkt. Ich weiß nicht, ob man sich dagegen absichern kann. Man kann es zumindest mal zur Kenntnis nehmen und dann Konsequenzen möglicherweise ziehen. Ja. Da ist in deinem Buch eine interessante Tabelle drin, wo du irgendwie so 30, 40 verschiedene solche operationelle Risiken listest und die Beträge, glaube ich, mit denen das eingepreist oder quasi definiert wurde. Ja, genau. Da habe ich Media-Monitoring gemacht. Ich habe letztlich halt im Internet gesucht, was gab's in der Geschichte der letzten Jahre bei verschiedenen Unternehmen, bei verschiedenen Banken, Versicherungen, generell Industrieunternehmen für operationelle Risiken, die sich irgendwo manifestiert haben. Ja. Wie gesagt, immer nur Sachen, die eben auch in den Medien diskutiert wurden, aber da ein Beispiel wäre, bei der Société Générale, bei der großen französischen Bank, gab es einen Händler, Jérôme Carviel, der einige Milliarden durch Trades, die er nicht hätte machen dürfen, letztlich für die Bank kaputt gemacht hat. Ja. Und das wäre so ein typisches operationelles Risiko. Es wurde gehandelt, es gab jemand, der gehandelt hat in einer Weise, also Handel im Sinne von Trading, der Trading gemacht hat in einer Weise, die über seinen Händlerlimits waren, die dann irgendwann groß wurden, die gefährlich wurden, die Risiken sind schlagend geworden und was heißt das schlagend? Er hat für die Bank viel Geld kaputt gemacht. Okay. Seine Trades haben sich in die negative Entwicklung entwickelt, also insofern wurden die Risiken schlagend. Ja, okay. Also sind eingetreten. Sind eingetreten, genau. Und dann war viel Geld kaputt. Oder was auch jetzt vor 2 oder 3 Jahren ja groß in den Medien waren, von der Schweizer Bank, von der UBS, der Händler Gueco Adoboli, hat da auch sehr viel Geld kaputt gemacht, indem er möglicherweise sogar gut gemeint halt seine Trades gemacht hat, aber auch betrügerisch eben Kontrollen umschifft hat. Mhm. Das war wirklich Betrug im Spiel. Kontrollen umgangen. Und dann haben sich eben die Trades auch in eine schlechte Richtung entwickelt und für die Bank war viel Geld kaputt. Da müsste die Bank ja aber eigentlich interne Monitoring-Prozesse haben, wo irgendjemand drauf guckt, was die einzelnen Trader machen und dann, oder vielleicht irgendein System da drauf guckt, sodass dann irgendwelche Alarmglocken läuten, wenn der sich außerhalb irgendwelcher Limits, aber das war, wo du sagst, das ist immer, dann, wo man das dann halt umgeht. Genau, gegen Betrug kann man sich nie 100% schützen. Ja. Aber es ist natürlich schon so, dass jedes Unternehmen, jede Bank versucht, bestmöglichst Kontrollen einzuführen, um alle möglichen von den operationellen Risiken im Griff zu haben. Ja. Aber gegen Betrug, man kann sich nie. Natürlich. Es menschelt. Es menschelt, genau. Ein Thema, was ich in dem Zusammenhang auch gesehen habe, waren Monte-Carlo-Simulationen, dass man quasi versucht durchzuspielen, was das für Konsequenzen hat, auch die verschiedenen Risiken in Kombination vielleicht. Mhm. Hast du da ein Beispiel dafür, A? Und B, ich weiß nicht, ob allen unseren Hörern gerade bewusst ist oder klar ist, was eine Monte-Carlo-Simulation ist. Kannst du es vielleicht mal ganz kurz erläutern? Genau, Monte-Carlo-Simulation bedeutet, dass man anhand von Zufallsverteilungen was simuliert. Also die einfachste Monte-Carlo-Simulation wäre, dass ich einen Würfel simuliere, dass ich die Zahl 1 bis 6, die Wahrscheinlichkeit ist jeweils 1/6, dass ich das abbild und dann 10 mal ziehe und schaue, wie oft habe ich die 1 gezogen, wie oft die 2 und so weiter. Und das ist eigentlich was relativ Einfaches vom Prinzip her, eine Monte-Carlo-Simulation, ziehen oder simulieren, modellieren anhand von Zufallszahlen. Also man nimmt quasi die möglichen Ranges von vielen Werten üblicherweise und die Constraints zwischen diesen Werten. Also genau, ich habe die Wahrscheinlichkeit, dass das eine Ereignis eintritt, und dann will ich aber am Schluss für all die möglichen Ereignisse, für die ich ja die Wahrscheinlichkeiten kenne, einen potenziellen Gesamtschaden ermitteln, wenn verschiedene von den Ereignissen eintreten. Letztlich kann ich dann am Schluss immer Aussagen treffen, wie mit so und so großer Wahrscheinlichkeit tritt der und der Verlust ein, mit etwas kleinerer Wahrscheinlichkeit tritt noch ein höherer ein. Also ich kann dann gewisse Wahrscheinlichkeitsaussagen eben treffen, mit welchen Wahrscheinlichkeiten treten so und so große Verluste ein. Und dann kann ich eben im Umkehrschluss sagen, bis auf die Wahrscheinlichkeit zum Beispiel von 0,1% habe ich die Risiken im Griff. Mhm. Das muss einem natürlich auch immer bewusst sein, dass man die Risiken nie mit 100% Wahrscheinlichkeit im Griff hat. Und deswegen muss man eben einen vernünftigen Mittelweg gehen, sagen, man kann jetzt zumindest mit großer Wahrscheinlichkeit haben wir die Risiken im Griff. Für die große Wahrscheinlichkeit unterlege ich auch als Sicherheit Eigenkapital. Mhm. Das ist dann auch wieder die regulatorische Sicht, dass ich sage, 99,9% ist da ein prominentes Maß für 99,9% der Fälle. Habe ich es im Griff? Ja. Im Griff im Sinne von, dafür habe ich vorgesorgt mit Eigenkapital. Ja. Aber wie immer im Leben, es gibt ein Restrisiko. Ja. Sonst kann ich kein Geschäft mehr machen. Wenn ich klar, mein mit Tod. Genau. Ist ja überall so, ich meine. Genau. Wie du sagst, schon immer im Leben. Genau. Vielleicht noch ein Punkt, bevor wir dann, ich wollte jetzt gerade ein bisschen Richtung den regulatorischen Vorschriften nochmal kommen, aber ein Punkt, der mir noch wichtig ist, die Verfahren, die da eingesetzt werden, sind tatsächlich ernsthafte, solide Mathematik. Also dein Buch ist auch voll mit Formeln. Das ist nicht so, dass das alles, okay, weiß ich nicht. Also jedenfalls stehen da viele Formeln drin. Mhm. Das heißt, es werden sozusagen solide statistische Verfahren eingesetzt. Du sprichst von solider Mathematik, das ist ein interessanter Begriff. Also solide Mathematik ist sicher an ganz vielen Stellen im Spiel, die einerseits von einer volkswirtschaftlichen Denkweise, da sind wir auch wieder eine Assoziation eben zu den Vorschriften, zu den regulatorischen Vorschriften. Ja. Die regulatorischen Vorschriften, wir haben es vorhin schon angetönt, unter dem Begriff Basel, die sind sehr stark von volkswirtschaftlichen Modellen beeinflusst. Mhm. Also es wurde wirklich aus volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten wurde was modelliert, wurde gesagt, ja, aus volkswirtschaftlicher Sicht ist man der Meinung, dass die und die Formel gültig ist. Und mit der und der Formel kann man dann das notwendige Eigenkapital ausrechnen, das einen mit der gewissen Wahrscheinlichkeit vor dem Verlust schützt. Also da sind eine ganze Reihe volkswirtschaftlicher Annahmen und Modellierungen drin. Ich greife mal nur einen Punkt raus. Eine wichtige volkswirtschaftliche Annahme, die sich dann in den Formeln manifestiert, sind die sogenannten Korrelationen. Mhm. Und das meint hier an der Stelle, wie stark die einzelnen Bereiche der Volkswirtschaft in den Ländern miteinander zusammenhängen, wie stark die sich beeinflussen. Also man kann sich sehr schön am Beispiel denken, wenn ein wichtiger Arbeitgeber in einer Region, sagen wir ein wichtiger Autoproduzent in der Region jetzt nicht mehr bestehen würde, dann wären so viele Arbeitsplätze betroffen, die sind damit korreliert, die sind davon abhängig, da besteht eine volkswirtschaftliche volkswirtschaftlicher Zusammenhang. Was ich sagen will, es stecken da ein Haufen volkswirtschaftliche Überlegungen dahinter, die sich dann in Modellen, in Formeln widerspiegeln, in Kennzahlen, die dann in den Gesetzen auch drinstehen, mit den Formeln, die man auch verwenden muss, regulatorisch, um das Kapital zu bestimmen. Das ist so die eine Sichtweise unter der Fragestellung solide Mathematik. Da stecken viele Modelle, Formeln, Kennzahlen drin. Auf der anderen Seite dann das, was eben an konkreten Risikomodellen da ist, was wir auch schon diskutiert haben, Kreditrisiko und so weiter, da steckt viel Statistik drin. Ja, ja. Also eben die ganzen Datenmengen, wo wir gesagt haben, auszuwerten, sagen, ich suche nach Mustern, hier das Muster erklärt, denen die Sache, das hat dann viel mit Statistik zu tun. Ja. Die Modelle. Und im Prinzip sind wir da bei der Modellbildungsgeschichte. Ne? Wenn natürlich dann die falschen Kennzahlen eingehen, weil man die falschen Korrelationen im Kopf hat oder Korrelationen vergisst, dann haben wir natürlich wieder nichts gewonnen. Genau. Oder nicht, also nichts gewonnen ist vielleicht arg pessimistisch, aber dann gibt es halt ein Problem. Genau, also es müssen die Annahmen, die Erklärungen, mit denen man nachher irgendeine erklärende Größe erklärt, die müssen stimmen. Ja. Ich erinnere mich an die Maschinenbauvorlesung damals. Da ging es irgendwie darum zu berechnen, wie dick eine Schraube sein muss, die irgendwie so einen Ozeandampfer zusammenhält, wenn der auf so einer Welle reitet, dass der nicht runterbricht. Mhm. Und da halt irgendwie irgendwas ausgerechnet. Da gibt es auch jede Menge Formeln dafür, Hebel und Massen und alles Mögliche. Und dann gibt es aber überall noch diesen Sicherheitsfaktor. Mhm. Und dann der Prof halt auch so, naja, das ist echt wichtig hier. Also ich meine, wenn diese Schraube nicht hält, dann bricht das Schiff auseinander. Nehmen wir einen Sicherheitsfaktor von, sagen wir mal, 5. Ja? Positiv formuliert war es ein Erfahrungswert. Mhm. Negativ formuliert war es aus der Luft gegriffen. Na, also die Problematik hat man da einfach. Mhm. Aber das ist ein schönes Beispiel, weil es zeigt, die Problematik ist wiederum auch in allen Lebensbereichen da. Ja, natürlich, absolut. Du hast das Maschinenbau zitiert, woher kommen die 5? Ja? Das ist Modellbildung. Mhm. Diese Vorschriften, die Basels, sind das die, wie du sagst, das sind die Haupt, also das ist eine internationale Geschichte, die weltweit, oder wer sitzt sich da zusammen für Basel, oder ist das Europa? Ist weltweit, okay. Es sind nicht alle Länder beteiligt, aber es sind sehr viele Länder beteiligt. Und waren erstmal beteiligt in dem Denkprozess, in dem Prozess der Definition von dem Regelwerk. Ja. Das ist das eine, die Definition von dem Regelwerk, die ist abgeschlossen, beziehungsweise es gibt dann schon immer wieder auch Updates, aktuell Basel 3. Ja. Aber der Prozess ist erstmal, sagen wir, weitgehend abgeschlossen. Und dann das andere ist natürlich, ob man es anwendet. Ja. Und da war jetzt aktuelles Beispiel, erst vor 2-3 Monaten hat jetzt zum Beispiel die USA auch signalisiert, dass sie sich in der Umsetzung beteiligen. Weil das, wie du vorhin gesagt hast, wieder über nationale Gesetze passieren muss. Genau, also da war es schon lange klar, dass sich eigentlich die ganzen europäischen Länder, die werden das umsetzen, das war klar. Ja. Verschiedene asiatische Länder und andere Länder. Aber in den USA war es jetzt noch relativ lang offen. Aber die haben jetzt auch gesagt, sie werden es umsetzen. Sogar hier oder da etwas strikter als andere. Mhm. Aber das wird man dann noch sehen. Okay. Letztlich geht es darum, dass die einzelnen Länder sagen, ja, wir machen mit und wir setzen es dann um. Und das sind sehr viele, die dann mitmachen. Ja. Und vorgeben tun diese Basel, was, wie nennen wir die Dinger, Standards? Oder Vorgaben? Basler Vorschriften, Basler Vorgaben. Formeln, ja. Basler Standards. Da. Die geben also sowohl vor, wie du sagst, die, was weiß ich, also Kennzahlen, also quasi die geben was über die Modellbildung vor. Sie geben wahrscheinlich über die Verfahren vor, die man einzusetzen hat, um statistisch irgendwas auszuwerten. Und wahrscheinlich auch über irgendwelche Prozesse. Also, dass man quasi, wie du sagst vorhin, wenn man bestimmte Abweichungen beim Backtesting feststellt, dass man dann eben wieder zurück muss und Kennzahlen. All diese Dinge. All das, genau. Okay. Und wer sitzt in diesen Gremien drin? Also ich könnte mir vorstellen, dass die Banken natürlich, wenn ich jetzt mal Bosheit unterstelle, ein Interesse dran haben, da Vertreter reinzuschicken, die dann die Kennzahlen so gestalten, dass sie kurzfristig möglichst viel Geld verdienen können. Vielleicht, Fragezeichen. Ja, die Gremien, die waren sehr breit bestückt. Okay. Und mit einem klaren Schwerpunkt von eher Nationalbank und Aufsichts. Sicht. Natürlich aber auch die Interessenvertreter von der Industrie. Ist ja auch legitim. Man kann ja da nicht jedem Bosheit unterstellen. Ja, das war ja gerade auch böse. Ja, das war sehr pointiert formuliert. Genau, war auch Absicht. Also wollte ich nicht damit sagen, dass es tatsächlich so passiert, aber das Risiko besteht natürlich, dass sich die Banken ihre eigene regulatorisches Umfeld selber zurechtstricken. Wenn man was diskutiert, wird erstmal jeder auch seine Interessen einbringen. Ist auch legitim, genau. Aber das war dann das ist schon eine Einschränkung für die Banken. Also das ist schon Die Definition von den Regeln ist schon deutlich aus Aufsichtssicht, also von allen Interessenhaltern von staatlicher Seite, die ein Interesse haben, ihre Volkswirtschaften zu schützen oder ihre Banken zu schützen. Das heißt, mit anderen Worten, aus deiner Sicht taugt es halbwegs? Über Basel ist viel diskutiert worden und da kann man auch trefflich diskutieren. Es gibt das Basel III, das heißt, es gab wohl Schwächen von Basel II. Aber ich würde sagen, die grundsätzliche Philosophie ist gut. Die grundsätzliche Philosophie ist die, dass man seine Risiken, also ich fasse mal die grundsätzliche Philosophie jetzt in meine Worte ich würde es so formulieren, man soll seine Risiken möglichst gut kennen, man soll sie möglichst gut quantifizieren können und es wird auch ein Stück weit belohnt dann aus regulatorischer Sicht, wenn man sie gut kennt und quantifizieren kann. Ah, okay. Andersrum, diejenigen, die es nicht so gut kennen, quantifizieren können, kriegen dann halt eher einen Aufschlag, weil das man nicht so genau weiß. Aufschlag im Sinne von mehr Kapital unterlegen zum Beispiel, drückt sich natürlich dann auf den Return on Equity nieder. Ja. Das ist eine Größe, die man aus betriebswirtschaftlicher Sicht gern ja steigert. Ja, klar. Und wenn ich jetzt als Bank mehr Kapital unterlegen muss, dann sinkt die Größe. Das liegt nicht im Interesse aus betriebsschutzhafter Sicht. Aber das ist dann einfach die Strafe dafür, wenn man es nicht so granular quantifizieren kann. Das heißt, die Banken müssen quasi ihre Analysen durchführen anhand der Vorschriften. Die haben da einen gewissen Spielraum, wie weit sie da gehen, müssen das dann bei der Bankenaufsicht vorlegen und kriegen dann daraus wieder ihre eigenen, ich sag's jetzt mal, Risikoaufschläge. Weil eigentlich machen wir hier genau das Gleiche wieder, wie auf der Ebene weiter unten. Mhm. Ja, genau. Letztlich kommen die Bankenaufsicht und die Nationalbank, die gehen zur Bank, schauen sich alles genau an. Also das sind wirklich sehr detaillierte Prüfungen, denen die Banken da unterzogen werden. In jeder Hinsicht die Prozesse, die Methoden, das ganze Prozedere. Und dann gibt's einen Haufen Stellschrauben oder Parameter, wo dann die Aufsicht letztlich sagt, so und so wird der Parameter eingestellt. Mhm. Und da gibt es dann eben Belohnungen dafür, wenn man wirklich zeigen kann, ich habe das Risiko im Griff in dem Sinne, dass ich es gut quantifizieren kann, gut einschätzen kann. Da werde ich dann auch belohnt dafür. Okay. Also die Philosophie, möglichst gut einschätzen können, möglichst granular und damit sich und die Interessenvertreter, seien es die Kunden, seien es die Aktionäre, schützen. Ja. Gibt es sowas wie Ratingagenturen für Banken? Ich meine, ich weiß, es gibt die Ratingagenturen für Länder. Die Diskussion kennen wir ja. Die Ratingagenturen, die jetzt auch immer stärker in den Medien sind, die raten Länder, die raten Banken, die raten Industrieunternehmen. Okay. Also die geben auch für jede maßgebende Bankenrating raus. Mhm. Okay. Und der, die Tatsache, dass diese ganzen Randbedingungen in diesem internationalen Basel-Gremium beschlossen werden, trägt eben der Tatsache Rechnung, dass natürlich die Finanzmärkte international sind und es nur mit kompatiblen Gesetzen letztendlich auch weltweit funktionieren kann. Sicher ein Aspekt, ja, sicher ein Aspekt ist einfach Erfahrungsaustausch, dass man möglichst breiten Erfahrungsaustausch da hatte und hat in den Gremien. Ja, aber sicher auch die internationale Verflechtung, beides. Ja. Jetzt kommt natürlich so langsam die Gretchenfrage, ne? Die Gretchenfrage. Ja, weil wenn das alles so toll funktioniert, im Rahmen dessen, wie wir gerade gesagt haben, dass natürlich die Kennzahlen möglicherweise falsch sind. Wie kommt es dann zu so einer Krise wie 2008? Ich meine, ich erwarte es nicht, dass du mir hier die ganze Krise erklärst. Ich meine, da gibt es ja auch tausende Theorien, wer jetzt warum, wann zusammengebrochen und damit schuld ist. Aber da muss ja irgendwas schiefgegangen sein. Ja. Hast du da eine Meinung dazu? Also aus dieser Risikomanagement. Ich habe eine Meinung dazu, ja. Ja, also rekapitulieren wir die Krise kurz. Was hat zu der Krise geführt? Zu der Krise hat geführt, dass die Immobilienpreise in den USA eingebrochen sind. In den USA hat man sehr, sehr freundlich, sehr stark Kredite für alle möglichen Immobilienfinanzierungen rausgegeben. Was hat man zusätzlich gemacht? Man hat dann auch die Kredite verbrieft. Eine Verbriefung ist auch wieder eine recht spezielle Sache. Kredit verkauft. Genau, man hat die Forderungen, die die Firmen in den USA ihren Kreditnehmern gegenüber, ihren Kunden gegenüber hatten, hat man gebündelt und dann an alle möglichen Banken und andere Interessenten weltweit weiterverkauft. Und ein Punkt war sicher, dass weltweit die Käufer von den Verbriefungen, von den amerikanischen Krediten, das dortige Risiko nicht so gut einschätzen konnten. Ist ja auch immer so, man hat in seinem Heimatmarkt am meisten Erfahrung. Ja. Wenn man was von einem anderen Land kauft, fehlt einem ein Stück Erfahrung, wie es dort läuft. Was auch ein kritischer Faktor war, die Käufer, die haben sich oft nicht detailliert genug eine Meinung über die Verbriefungen, die sie da eingekauft haben, gebildet. Beziehungsweise muss man einfach auch sagen, die Ratingagenturen haben es im Nachhinein ist natürlich auch immer schlauer, ja, klar. die Verbriefungen zu gut geratet. Ja. Und da gibt es auch relativ pointierte Meinungen dazu, zum Beispiel ein Michael Lewis hat da das sehr gut analysiert in einem Buch The Big Short. Und er wirft in seinem Buch den Ratingagenturen vor, dass sie die Verbriefungen nicht gut genug geprüft haben, sich auch nicht gut genug die Daten geholt haben. Also leichtsinnig geratet. Leichtsinnig geratet, um es pointiert zusammenzufassen. Ja. Und das würde vielen europäischen Banken dann zum Verhängnis, die das die Verbriefungen eingekauft haben. Und selber nicht mehr überprüft. Und so hat sich dann so eine Kettenreaktion vom einbrechenden amerikanischen Immobilienmarkt auf asiatische, europäische Banken, Volkswirtschaften dann ausgebreitet. Und hat man daraus jetzt, ich meine, das ist ja auch so eine Diskussion, haben wir daraus gelernt? Ja? Sind diese Basel-Geschichten danach entstanden? Ich habe da die Timeline nicht so richtig im Kopf. Zumindest Basel also 3 sicherlich. Basel 2 gab es vorher. Ja. Basel 3 ist ein Update, sind kleinere, mittelgroße Veränderungen von Basel 2. Basel 3 ist sicher ein Learning aus Basel 2. Ja. Da sind Nachbesserungen gemacht worden. Da kann man sehr, sehr trefflich in den Details diskutieren, aber es war sicher ein wesentlicher Aspekt war, man hat sich stark auf die Ratingagenturen verlassen und die Ratingagenturen haben da nicht sauber genug gearbeitet. Ja, Single Point of Failure, wieder aus sozusagen Systemsicht. Ne? Ja. Alle verlassen sich auf einen Punkt und der hat vielleicht versagt. Genau. Ja. Ich will noch kurz zwei Punkte ansprechen, die ich da wirklich interessant finde. Das eine ist dieser Begriff Moral Hazard, den kennt ihr sicherlich, dass ein Investor natürlich, wenn er, nicht Investor, ein Bankmitarbeiter, der investiert, viel Boni gewinnen kann, wenn er mit seinen Geschäften Gewinn macht, aber eigentlich nicht wirklich was zu verlieren hat, wenn es schief geht. Genau die gleiche Argumentation kann man für die ganzen Banken daherbringen. Wenn sie gute Geschäfte machen, dann steigt der Aktienkurs und sie werden alle reich und sie kriegen alle Boni und alles ist toll. Und wenn es nicht klappt, dann kommt der Staat und bailt sie out. Ja, und damit ist natürlich das Incentive ganz klar Richtung höheres Risiko. Kann man dagegen was tun? Tut man dagegen was? Hat sich da was getan im Basel- oder Regulierungsumfeld? Also ich bin erstmal der Meinung, dass ja jeder für sich, sei es im Privatbereich, sei es als Mitarbeiter von seiner Firma, sollte da mit ethischen Grundsätzen handeln. Das kann man natürlich nicht für alle Menschen so fordern. Es gibt immer Ausreißer. Aber ich denke, das sollte erstmal der Maßstab sein. Man versucht es über die Regulierungen in den Griff zu kriegen, aber wir haben es vorhin auch schon gesagt, alle Situationen kann man sicher nie im Griff haben oder alle Risiken kann man nie ausschließen, aber so gut man es kann, lernen die Regulatoren, lernen die Gremien auch aus der Vergangenheit und passen die Regelungen dann auch an. Es ist schon irgendwie blöd, oder? Wenn du jemanden fürs Erfolg haben belohnst, aber für das Nicht-Erfolg haben nicht bestrafst, dann ist klar, dass der höhere Risiken eingeht. Und das ist ein Randbedingungsproblem. Das ist, glaube ich, kein Problem, wo du nur sagen kannst, also nicht du persönlich, wo man sagen kann, dass es nur mit den ethischen Verhaltensweisen der Mitarbeiter zu tun hat. Ich meine, wenn du die Leute falsch incentivierst, dann werden sie falsch handeln. Und ich weiß nicht. Also, ja, der Punkt ist sicher da. Ja. Also Bailout ist eine blöde Idee, wenn man es so sieht. Ja. Na? Das andere Thema, sagen dir Black Swans was? Ja. Willst du es erklären oder ich? Kannst auch du. Also der Hintergrund ist, da gibt es eine ganz schöne Geschichte. Ne? Angenommen, du bist ein Tier auf dem Bauernhof und du lebst so vor dich hin. Und jeden Tag kommt da so einer, der bringt dir Futter. Ja, du wirst jetzt hier so 10 Tage, 20 Tage. Der Typ kommt jeden Tag, bringt dir Futter. Du findest den Typ ganz toll. Du baust eine statistische Datenbank über das Verhalten von diesem Typ auf und er ist dein totaler Freund. Nach 50 Tagen ist immer noch alles gut. Du kriegst immer mehr Vertrauen in deine eigenen statistischen Daten, weil jetzt ist er schon 50 Tage lang gekommen und hat dir Futter gebracht. Das ist mein Freund. Am 51. Tag kommt er und schlachtet dich. Ja, als Bauer muss ich irgendwas zu essen haben. Das heißt, auf was das hier rausläuft, ist die Frage, inwieweit sozusagen Stabilität in der Vergangenheit eine Aussage über die Instabilität der Zukunft vorhersagt. Und du hast ja vorhin gesagt, dass viele der Vorhersagen eben auf der Vergangenheit beruhen. Und volkswirtschaftlich gibt es diesen Spruch, jede Krise ist anders. Also kann das so überhaupt funktionieren, dass man auf der Vergangenheit analysiert und daraus in die Zukunft extrapoliert? Der Punkt ist natürlich absolut berechtigt. Also die Vergangenheit und das, was man aus der Vergangenheit gelernt hat und die Statistik ist das eine. Man sollte sich aber auch unabhängig davon über alle möglichen Szenarien Gedanken machen, die eintreten könnten. Also ich denke, so ein ganz offenes Brainstorming, was könnte alles passieren, haben wir vorhin schon ein bisschen in dem Bereich operationelles Risiko auch angesprochen. Man macht sich Gedanken, was könnte alles passieren. Ja. Sicher total sinnvoll. So ein Denken auch in Szenarien, was, dass man einfach mal auch völlig out of the box denkt, sagen, was könnte das nächste große Ding sein, was jetzt mal noch keiner erwartet, dass man irgendwelche Erkenntnisse gewinnt über möglicherweise ganz unerwartete Dinge. Das ist sicher als Ergänzung notwendig zu dem, was man aus der Vergangenheit gelernt hat. Ja. Das kann ein ganz, meiner Meinung nach, ein ganz kreativer Prozess sein. Muss er eigentlich auch. Muss er auch. Man muss ja erstmal auf die blöden Ideen kommen. Ja, genau. Man kann, das ist ja die Schwierigkeit. Das kann, sagen wir so, wir sitzen hier beim Bier zusammen und dann überlegen wir, was könnte alles passieren. Ja. Das kann gut sein, dass dann die entscheidende Idee kommt. Ja. Dann sagen hier, ja, wow, daran haben wir jetzt aber noch nicht gedacht. Ja. Darüber sollten wir mal nachdenken, da sollten wir was tun. Also das ist ganz wie so ein Prozess ist auch ganz wichtig. Ja. Und sind Banken, also ich verstehe, dass die Banken die Dinge, die Basel 1, 2, 3 vorschreibt, tun müssen und je besser das machen, desto besser werden sie incentiviert, haben wir ja vorhin drüber geredet. Wenn die jetzt diese kreative Geschichte machen und noch mehr Risiken einpreisen als das, was sie eigentlich von der Vorschrift her müssen, dann macht sie es teurer und sie müssen den Aufwand betreiben. Werden sie dafür auch incentiviert, dass sie wirklich outside of dieser Box denken und wirklich mehr tun? Ich denke, das findet mehr dann auf der strategischen Ebene statt, dass man sagt, wenn wir jetzt wirklich zur Meinung kommen in unserem kreativen Denkprozess, hier könnte was passieren, das wollen wir vermeiden, dann treffen wir eben eine strategische Entscheidung und sagen, wir reduzieren das Geschäft oder wir gehen in den Geschäftsbereich oder wir gehen da ganz raus. Also das ist dann eher auf der strategischen Ebene. Okay. Ein Begriff, der mir noch im Zusammenhang mit der Post-Krisenzeit einfällt, ist dieses Stresstest-Thema. Was ist denn das? Das geht just jetzt gerade auch in die Richtung, ja, dass man... Wie passend. dass man out of the box denkt, dass man sagt, was könnten Szenarien sein, die in den nächsten Jahren eintreffen, ja, die jetzt mal mit Historie gar nichts zu tun haben. Was ganz Unerwartetes, was okay, Unvorhergesehenes. Und dass man dann wiederum aber dieses Szenario eben auf seine eigene Geschäftstätigkeit durch Monte Carlo genau durchmodelliert und sagt, ja, auf unsere Aktien, auf unsere Wechselkurse, auf unser Kundenverhalten, ja, hat es dann so und so einen Einfluss. Sprich, auf unser Gesamtgeschäftsvolumen wirkt sich das so und so aus. Und geben da sozusagen zentrale Stellen das Szenario vor, den Stresstest, mhm, und der wird dann auf alle Banken durchgerechnet. Es gibt beides, also es gibt den internen, mhm, kreativen Prozess, wo ich an wirklich gar nichts erstmal gebunden bin, ja, wo das eigentlich, was wir gerade gesagt, ja, haben, stattfinden sollte, so ein, ja, kreativer Denkprozess, ja, wo ich dann sage, ja, ich komme zu eine Handvoll oder zwei Handvoll von Szenarien, die mal unerwartet passieren könnten. Was hätten die wirklich für unseren Impact? Aber es gibt auch das, was du jetzt noch angesprochen hast, dass von ein Land eine Aufsicht sagt, also wir geben jetzt mal unseren Banken in unserem Land zwei Szenarien vor und die sollen dann all die Banken in dem Land oder auch, ja, von der EZB, alle Banken in der Europäischen Union sollen die, oder aus Schweizer Sicht alle Banken in der Schweiz, ja, von der FINMA vorgegeben, dass gesagt wird, ja, wir wenden das auf alle Banken in unserem Land an. Ja. Das hat dann auch von Aufsicht sich so ein vergleichendes Element, dass, ja, dass die Aufsicht sagen kann, ja, Bank 1 trifft es nicht, aber Bank 2, da wäre es gefährlich, Bank, mhm, 3 trifft es, ja, nicht. Ja. Da kann jetzt die Aufsicht auch was Gewisses drauf lernen. Also Fazit, es geht beides, das Interne, ja, ich denke mir alles Mögliche aus, schau, was damit passieren würde und auch, ja, das Externe. Die Aufsicht gibt mir als Bank was vor, ja, und ich beurteile es dann an dem. Ein letzter Punkt an der Stelle noch. Dieses Thema Szenario basiert quasi durchgehend. Das ist das gleiche, das ist ein Problem, was man auch im Software-Testen hat. Ja? Mhm. Wenn du Software baust, dann musst du dir, ja, genau, Testfälle überlegen, gegen die du dein Programm prüfst. Ja, genau. Und dann, so, und das Problem an der Sache ist, das ist in der Software unter dem Begriff Coverage-Problem bekannt. Um sicherzustellen, dass meine Software wirklich funktioniert, müssen mir erstmal all die blöden Fälle einfallen, ja, damit ich einen Test schreibe, der dann guckt, ob es da funktioniert. So, und das ist schwierig. Vielleicht eine ganz gute Analogie. Ich meine, bei Software kann ja auch wirklich alles, genau, schiefgehen und manches ist eben wahrscheinlicher, dass es, genau, schiefgeht. Manches ist sehr unwahrscheinlich, aber es könnte trotzdem passieren. So, und jetzt gibt es eben formale Methoden, also mathematisch formale Analysemethoden, die ein Programm oder ein Modell automatisch vollständig auf alle möglichen Dinge prüfen. Da muss man dann eben nicht von Hand oder von Kopf überlegen, ha, hier gibt es diesen seltsamen Fall und jenen Fall, auf den ich testen will, sondern man lässt einen Algorithmus auf dieses Ding los und der probiert alle Möglichkeiten durch. Das macht er mathematisch natürlich ein bisschen eleganter, als alles, mhm, durchzuprobieren, aber man versucht damit das Problem zu lösen, dass man, also man erreicht damit, dass einem nicht selber die blöden Sachen einfallen müssen, um dann einen Test zu schreiben. Aber ich als User von Software stelle immer so viele Fehler in der Software fest, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass es gut getestet worden ist. Nein, das wird auch sehr selten verwendet, dieses, mhm, Verfahren skalieren nicht unbedingt beliebig, die sind aufwendig, die sind mathematisch, mhm, nicht einfach. Model-Checking nennt man sowas im Allgemeinen. Was ich nur eigentlich, warum ich das erzähle, ist, gibt es solche Ideen auch in diesem Finanzumfeld? Sind die einfach genug, dass man das machen kann oder sind die so komplex, dass das wahrscheinlich sowieso nichts kann? Hast du sowas schon mal irgendwo gehört? Nein. Okay. Also, und ich kann es mir gerade, ich nehme das mal als Gedankenanstoß mit, ich kann es mir weder bei Software noch im Bankenbereich vorstellen, dass man alles systematisch wirklich, naja, abklopfen kann. Wenn du halt ein Programm hast, A plus B und du speicherst A plus B in der Variable C und du weißt, A kann im Bereich 0 bis 255 sein, weil es eine 8-Bit-Variable, mhm, ist und B auch und du speicherst auch in einer 8-Bit-Variable, dann ist klar, wenn du 250 plus 250 addierst, kriegst du bei dem 10 einen Überlauf, weil das nicht mehr da reinpasst. Jetzt kann so ein Analyseverfahren einfach mal alle möglichen A's und B's durchspielen und stellt fest, aha, wenn die Summe, dann kommt es eben zu einem Überlauf und hat damit einen Fehler gefunden. Mhm. Das Das ist natürlich für so ein einfaches Programm. Gut, aber trivial. Die meiste Software, die addiert ja nicht nur A plus B, sondern hat. Die macht viel. Zehntausende Zeilen. Da liegt auch die Problematik. Na, und das ist eben genau die Frage, ob solche Verfahren, die in der Software für bestimmte Größen und Komplexitäten noch funktionieren, ob es da Anwendungsszenarien geben könnte in diesem Finale. Ich habe keine Ahnung. Das war auch nur so eine Idee. Wir können es ja als Gedankenexperiment mitnehmen. Meine Meinung, es geht weder für die Software noch für die Bank. Es geht für bestimmte Arten von Software. Okay. Also du musst die richtigen Abstraktionen bilden, dann geht es in sinnvollen Größen. Okay. Aber gut, keine Ahnung, war vielleicht eine blöde Frage. Anyway, im Großen und Ganzen sind wir mehr oder weniger durch. Haben wir noch irgendwas vergessen? Gibt es noch irgendwas, was du hinzufügen möchtest? Ich fand es jetzt ein sehr angenehmes Gespräch. Hat mich gefreut. Ich habe auch ein paar interessante Gedankenanstöße mitgenommen. Und ja. Gut, wunderbar. Dann bedanke ich mich ganz herzlich und wünsche dir eine gute Fahrt nach Zürich. Danke. So, das war's. Und wie immer am Ende des Podcasts, wird euch wahrscheinlich inzwischen schon langweilig, bedanke ich mich logischerweise bei Johannes, dass er sich die Zeit genommen hat und bei euch fürs Zuhören, Feedback auf den üblichen Kanälen. Wie immer, sehr willkommen. Ich zähle sie heute mal zur Abwechslung nicht auf. Nochmal, Hörertreffen, 21.02. Freitag, 19 Uhr. An geheimem Ort, den wir dann per E-Mail bekannt geben an die Leute, die kommen wollen. Die melden sich bitte per E-Mail bei uns. Und ja, dann können wir mal wieder eine Runde reden und Bier oder Äquivalentes trinken. Bis nächstes Mal. Ciao. Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer, ist ein unabhängiger und nicht kommerzieller Podcast, produziert von Nora Ludewig und Markus Völter. Omega Tau ist lizenziert unter Creative Commons 3.0, was bedeutet, dass ihr den Inhalt für nicht kommerzielle Zwecke verwenden könnt, ihr dürft nichts ändern und ihr müsst uns als Quelle angeben, wann immer ihr etwas davon verwendet. Weitere Details unter creativecommons.org. Omega Tau findet sich im Web unter omegataupodcast.net. Außerdem findet ihr uns auf Facebook, auf Google+, sowie auf Twitter unter dem Handle Omega Tau Podcast. Wir freuen uns über Feedback, entweder als Kommentar auf der Webseite, auf einer der sozialen Netzwerkplattformen oder via feedback@omegataupodcast.net. Danke fürs Runterladen und Anhören dieser Episode.